Alltagschinesisch in der Muttersprache Chinesisch lernen. 用你的母语学汉语，每日汉语。 Hello, 大家好 ，Willkommen zu Alltagschinesisch. Ich bin Xiao Lan. 大家好 ，Ich bin Thomas. Letztes Mal haben wir uns damit beschäftigt, eine Wohnung zu mieten. Richtig. Wiederholen wir kurz das Wichtigste. 能上网吗？ 能上网吗？ 水电费和煤气费怎么交 ？Wie zahle ich Wasser, Strom und Gas? 水电费和煤气费怎么交？ 房租多少钱 ？Wie hoch ist die Miete? 房租多少钱？ 我们什么时候签合同？ 我们什么时候签合同 ？Wann unterzeichnen wir den Vertrag？ 我给你开个收据。 我给你开个收据。Ich stelle Ihnen einen Beleg aus. Hören wir uns nun die Dialoge noch einmal an. 能上网吗？ 可以上网。 水电费和煤气费怎么交？ 去银行交就可以。 房租多少钱？ 月租2800元。 我们什么时候签合同？ 没问题的话，现在就可以。 好的，我给你开个收据。 Das war die Wiederholung. Weiter geht es mit der heutigen Lektion. 我要订一辆搬家的车。您哪天用车？您能派几个人来？您住几层？把贵重物品收好。我把所有物品都放在纸箱子里。 Ich möchte gerne eine Umzugfirma beauftragen, mir beim Umzug zu helfen. Man kann sagen, 我要订一辆搬家的车。 我要订一辆搬家的车。 一辆 einen。 一辆。 Lang ist ein Zähleinheitswort und wird in Verbindung mit Fahrzeug verwendet. Lang. 搬家的车 Umzugswagen. 搬家的车。 我要订一辆搬家的车。 您哪天用车？ 这个星期六上午。 Wahrscheinlich wirst du gefragt, wann du den Umzugswagen benötigst. Auf Chinesisch heißt das, 您哪天用车？ 您哪天用车？ 哪天 ？Welcher Tag？ 哪天？ 用车 ？Brauchen Wagen？ 用车。In dem Dialog wurde gerade 星期六上午 erwähnt. Was bedeutet das? Das heißt Samstagvormittag. Im Chinesischen werden zur Angabe der Wochentage die Zahlen 1 bis 6 nach 星期gesetzt. Zum Beispiel 星期一 Montag oder 星期二 Dienstag. 星期一星期二 Eine Ausnahme gibt es jedoch, man sagt 星期日 oder 星期天 anstelle von 星期七 also Sonntag. Interessant, 星期日 oder 星期天 Zurück zum Umzug. Ich habe viele Sachen in meiner Wohnung und frage mich, wie viele Möbelpacker mir helfen können. Dann fragst du am besten Folgendes. 您能派几个人来？ 您能派几个人来？ 派 ，schicken。 派。 几个 ，wie viele？ 几个。 人 ，personen。 人。 您的东西多吗？ 不少。您能派几个人来？ 四个人吧。 In welchem Stockwerk wohnst du? Das interessiert den Möbelpacker natürlich, wenn es zum Beispiel keinen Aufzug gibt. Selbstverständlich. Ich wohne im 6. Stock. Wie fragt man gleich danach auf dem Chinesisch? 您住几层? 您住几层? 住, wohnen, leben. 住. 几层, welches Stockwerk? 几层? 请问您住几层? 我住六层. 有电梯吗? 有电梯. Bei einem Umzug ist es auch wichtig, wertvolle Gegenstände sicher zu verwahren. Ja, wie heißt das auf Chinesisch? 把贵重物品收好. 把贵重物品收好. 把, eine Präposition. 把. 贵重, wertvoll. 贵重. 物品, Sachen, Dinge. 物品. 收好, sicher verwahren. 收好. Wie sage ich, dass ich alle meine Sachen in Kartons gelegt habe? 我把所有物品都放在纸箱子里. 我把所有物品都放在纸箱子里. 所有物品, alle Sachen. 所有物品. 都, alles. 都. 放, legen. 放. 在, in. 在. 纸箱子, carton. 纸箱子. 里, hinein. 里. 请把贵重物品收好. 我把所有物品都放在纸箱子里. Okay, wiederholen wir kurz das Gelernte. Ich möchte einen Umzugswagen bestellen, heißt 我要订一辆搬家的车. An welchem Tag brauchen Sie den Wagen? 您哪天用车? 您哪天用车? 您能派几个人来? Wie viele Personen können Sie mitschicken? 您能派几个人来? 您住几层? 您住几层? In welchem Stockwerk wohnen Sie? 把贵重物品收好. 把贵重物品收好. Verwahren Sie die Wertsachen sicher. 我把所有物品都放在纸箱子里. Ich habe sie alle in Kartons gelegt. 我把所有物品都放在纸箱子里. Hören wir uns nun noch einmal alle Dialoge der heutigen Lektion an. 我要订一辆搬家的车. 您哪天用车? 这个星期六上午. 您的东西多吗? 不少. 您能派几个人来? 4个人吧. 请问您住几层? 我住六层. 有电梯吗? 有电梯. 请把贵重物品收好. 我把所有物品都放在纸箱子里. Und nun noch die Hinweise zur chinesischen Kultur. Ein Umzug bedeutet immer viel Arbeit, vor allem wenn man alte chinesische Traditionen befolgen will. Früher musste man den Kalender beachten und ein passendes Datum wählen. Heutzutage geraten diese Traditionen jedoch mehr und mehr in Vergessenheit. Vielmehr ist es wichtig, eine gute und vertrauenswürdige Umzugsfirma zu finden. Zudem ist es heute üblich, seine Freunde und Kollegen zu einer Einweihungsfeier einzuladen. Womit wir schon wieder am Ende der heutigen Lektion angelangt sind, wie immer aber noch an dieser Stelle eine Quizfrage. Wie sagt man, ich möchte einen Umzugswagen bestellen auf Chinesisch? Wenn Sie die Antwort wissen, dann senden Sie uns doch eine E-Mail an gr@cri.com.cn. Mehr Informationen darüber finden Sie auf unserer Webseite unter german.cri.cn. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. 再见. 再见.